Bonnie Clark! Das Gesetz ist also da. Es wartet nur darauf, dass ich es anwende. Denn Tat ist Leben. Leben. Leben. Thank you. Welcome to the world of electronic music.